Zeit, die Tag und Jahre macht, hat Anhalt manche Segensstunden und itzo gleich ein neues Heil gebracht. Mit Gottes Huld verbunden.